Und da wollte sie am Montag nochmal mit mir reden, aber ist ja egal. Ja, jetzt haben wir uns. Ja, jetzt haben wir, genau. Und ich wollte eigentlich nochmal mit dir über das Thema sprechen. Und zwar hatte ich ja das Thema eben halt auch in Zusammenhang mit S&M und Piercing. Mhm. Und zwar diese Beschneidung, weil ich bin gepierst. Ja, wo? An der Eichel, Boden, Brust, Zunge, Nase. Also, hey, Zunge und Nase. Ja. Also ganz heftig, überall. Ja, auch als große Stücke, also nicht einfach nur so, wie die meisten haben, so 1-2 Millimeter. Mhm. So, ich bin auch direkt auf 3 bis 5 teilweise. Mhm. Mhm. Und eben halt daher ja auch eben das Thema noch mit der Beschneidung, was mich eben halt interessiert hat. Ja. Weil ich jetzt die Vorhaut eventuell beschneiden lassen will, eben halt, weil das Piercing in der Eichel dann eben halt besser zur Wirkung kommt. Mhm. Also ist das Piercing oder das Schmuckstück oder wie man das nennt, was du da hast, ist von der Vorhaut überdeckt. Ja, man sieht ihn vorne. Also man sieht ihn schon, aber eben halt, er käme eben halt dadurch auch besser zur Wirkung und man würde ihn dann auch besser sehen. Und in diesem Zusammenhang überlegst du, dich beschneiden zu lassen? Ja, genau. Ja. Das ist das eine. Und auch eben halt, was bei mir auch noch dazu kommt, eben halt von dem S&M-Bereich, eben halt das eventuell sogar in so einer Sitzung zu machen. In einer Sitzung? Kann man das? Das geht, ja. Das geht. In einer Sado-Maso-Session. Ja, genau. Session, kann man sich beschneiden lassen. Ja, das ist möglich, ja. Nun wäre ich da so ganz spontan erstmal skeptisch, ob das dann auch alles so richtig abgeht, ob es, weiß ich jetzt, unter medizinischen Gesichtspunkten alles in Ordnung ist dann, auch wenn man das dann in so einem Rahmen macht. Ja, nee, das ist klar, das ist ja, aber die Piercings sind auch alle in dieser S&M-Session gesetzt worden. Ja. Weil es ein Ritual ist eigentlich, das gehört irgendwo dazu und ich wollte sie auch haben, hatte ich vorher mal gesagt, meiner Herrin und alles, und dann hat sie gesagt, ja, okay, und dann kam eine Session und ich hatte da eigentlich irgendwie nicht mehr so dran gedacht und dann bin ich also wirklich auch unter den Gesichtspunkten von Hygiene und medizinischen bin ich auch gepierst worden. Mhm. Nun glaube ich, dass Piercen weniger einen weniger großen Eingriff in den Körper darstellt als eine Beschneidung. Ja, ich weiß nicht, wenn du vorne durch die Harnröhre und durch die Eichel quer gestochen wirst. Stimmt, weiß, das ist auch schon heftig, ja. Mhm. Ob das dann irgendwo noch, man muss da eben halt immer aufpassen, ganz klar. Mhm. Wir haben auch immer die nötigen, also die Leute sind immer da, die das machen dann auch. Also du wärst nicht der Erste, der das da machen lässt? Ja, das auch. Also es gibt mehrere, die das schon haben machen lassen in diesem Rahmen, ja. Ja, genau. Dennoch wäre ich da skeptisch. Ja, nee, ist klar. Wir haben aber jetzt zum Beispiel bei uns sind jetzt die Dominas, die ich da kenne und alles, sind einmal teilweise auch alle im Krankenhauswesen. Ist also vielleicht die eine oder andere Ärztin dabei sogar? Ja, genau. Ja, ist das wahr? Ja. Ja, klar, sicher. Also ja, die Ärztin, Krankenschwester, Krankenpfleger und. Ja. Das sind also, dann bist du ja da unter Umständen sogar in allerbesten Händen. Ja, genau. Ja. Nee, das ist so. Erzähl mir trotzdem, wollte ich gerade dazwischen auch fragen, du bist nun extrem gepierst, ne, was du aufgezählt hast. Ja. Warum bist du das? Ja, wie gesagt, ich bin im S&M und dann hatte ich das mal geäußert, um ihr eben halt meiner Herren auch zu gefallen und das ist auch eine Zugehörigkeit, weil das ist eigentlich so, wenn sie einen pierst, dann weiß ich auch, dass ich ihr hundertprozentig gehöre. Mhm. Mhm. Also ist das Piercen auch ein Akt der Unterwerfung? Ja, genau. Ja, genau. Genau wie ähnlich wie ein Ehering ist bei uns eben halt dann eben halt das Piercing an bestimmten Stellen. Nun bist du im Gesicht auch gepierst, Zunge und Nase. Ja. Wie erlebst du das so in deinem Alltag? Was machst du vom Beruf zum Beispiel? Ich bin selbstständig. Und da gibt es keine Gastgewerbe. Also ich mache Kundenbetreuung mit verschiedenen Hotels und Restaurants. Und da rümpft man nicht mal die Nase ein bisschen, wenn da jemand so so gepierst reinkommt? Also an der Zunge, okay, das merkst du teilweise je nachdem mit dem Sprechen schon mal hin und wieder. Mhm. Und die Nase, da habe ich eigentlich, wenn ich so unterwegs bin, ein Keeper drin. Das heißt also, ich habe ein anderes Schmuckstück drin, was du eigentlich nicht siehst. Das eigentlich nur das Loch offen hält. Ah, ja. Ja. Und die anderen, okay, beim Umkleiden und so, da sehen das die Arbeitskollegen oder die Kollegen, die da sind. Und da hatte ich eine ganz interessante Begegnung. Da war ich für ein Haus in Wiesbaden unterwegs, auf Köln, auf der Messe. Und bin dann abends auf die Erotikmesse gegangen. Mhm. Und da haben die mich gefragt, was ich da mache. Und alles. Und da sage ich, ja, ich arbeite auf der Erotikmesse. Mhm. Und ja, ob sie auch eine Mark da verdienen könnten oder mitgehen könnten. Mhm. Ich sage, ihr könnt gerne mitkommen. Also ich werde da ausgestellt und vorgeführt und da fanden die eigentlich alle gut, dass ich so offen darüber reden konnte und bin eigentlich auch nicht irgendwie negativ. Also du bist da sogar ausgestellt worden und vorgeführt worden? Ja. Aufgrund der vielen Piercings? Ja, auch. Ja. Dieses Piercen an den entsprechenden Weichteilen, ja. Das stellt sich der normale Mensch, der mit solchen Sachen nicht so viel am Hut hat, ich auch nicht, sehr, sehr schmerzhaft vor. Letztendlich. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich weiß jetzt nur von mir, also für mich gehört der Schmerz ja einmal dazu. Ja, ja, sicher. So, wir sind alle Piercings ohne Betäubung gesetzt worden. Ohne Betäubung? Ja. Und der schlimmste Piercing, muss ich ganz ehrlich sagen, war die Nase eigentlich. Unten durch den Nasensteg. Schlimmer als die Eichel? Ja. Aha. Weil in der Nase, die ist doch empfindlicher als irgendwie, als das, was durch die Harnröhre und nach unten gestochen worden ist, durch das Frenum. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja ein Ding. Alles ohne Betäubung. Ja. Aber das ist halt in deinem Fall auch so, da du so gepolt bist, dann ist das halt fast schon ein Lustvorgang, ne? Ja, letztendlich. Genau. Ja. Diese Beschneiderei, um nochmal auf das Beschneiden zurückzukommen, willst du das hauptsächlich durchführen lassen, eben weil dieses halt dann auch verbunden sein wird, unter Umständen mit großen Schmerzen, somit mit großer Lust für dich? Oder möchtest du generell auch beschnitten sein? Beides. Beides. Beides. Auch genau das gleiche mit dem Piercing. Wenn du Piercing hast oder haben möchtest oder was, dann heilen die auch hinterher besser ab. Mhm. Das ist ganz klare Erfahrungssache. Mhm. Und viele machen es einfach nur, weil irgendjemand das möchte. Ja. Zum Beispiel eine Freundin oder der Freund. Ja. Und das ist meistens der verkehrte Weg. Ja, na klar, auf jeden Fall. Darüber wirst du dir Gedanken gemacht haben, wenn du dich beschneiden lässt, wo auch immer, das auch ohne Betäubung machen lassen wollen? Ich muss also sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich in so einer Session drin bin, ich bin auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Ich merke also teilweise gar nicht mehr, was überhaupt um mich drumherum passiert und was vorgeht. Wie in Trance? Ja, genau. Mhm, ja. Und das ist auch das Mentale eben halt dabei auch. Ich sage ja, ich habe mich, das Piercen und alles, das ist wie wenn du beim Arzt bist, Blut abnehmen. Dieser Einstich und dann wieder der Ausstich. Mehr merke ich gar nicht. Stefan, jetzt hoffe ich, dass du, wenn du es in einer Session machst, dann da auch in guter medizinischer Betreuung bist. Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich also keinerlei Bedenken. Genau, dass da keine Schwierigkeiten entstehen. Mhm. Und dann wünsche ich dir auch viel Spaß dabei. Ja, mach's gut. Tschüss, Stefan. Ja, tschüss. Ciao. Unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt, 0130 2911. Unsere Faxnummer, unter der ihr uns erreichen könnt, 0130 11 51 22. Und jetzt begrüße ich herzlich Nicole. Ja, und hallo. Die ist 29 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo. Ja, grüß dich. Ja, ich rufe an, weil ihr hattet ja gestern das Thema Dateline. Unter anderem, ja. Ja, genau. Ja. Kinder auf der Dateline. Ja. Ich arbeite also neben meinem Studium auf einer Dateline, sprich als Operator. Was genau machst du da? Ja, also ich sag mal Operator, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Nee, so genau nicht. Also und zwar, ich meine, überwiegend rufen ja Herren an auf dieser Line. Mhm. Und ich sag mal, weil nicht so viele Damen auf der Line sind, werden halt Damen eingestellt, um die Herren irgendwo, sag ich mal so, auf der Line zu halten. Ach so. Mhm. Du fungierst, also du bist also ist so eine Schummeldame bist du. Ja, richtig. Ne? Also die Leute, die Männer denken dann, da ist eine richtige, also das heißt richtige, also eine Frau von draußen hat angerufen. Ja, genau. Aber du wirst dafür bezahlt, dass du so tust, als wärst du eine ganz normale Frau am Telefon genau, irgendwo. Richtig. Also ja. Ob ich jetzt auch Kontakt suchen würde. Ja, und das nennt man Operator. Operator, richtig. Mhm. Und ich sag mal, es gibt halt einige Herren oder auch Damen, die das halt wissen, dass es sowas gibt. Also ich sag mal, das sind eigentlich sehr viele, zu 80%, die wissen das und rufen halt trotzdem immer wieder auf diesen Lines an. Lass mich eben fragen, Nicole, deine Aufgabe ist es wahrscheinlich, ja? Die Männer so lange wie möglich in der Leitung zu halten, ne? Damit ja, genau, das, ja, richtig. Damit genau. Sie richtig abgezockt werden können. Genau, sag ich auch immer, ja, richtig. Ja. Gut, und da ist es so, bei uns ist es zum Beispiel so, dass es also wirklich verboten ist, Kinder auf die Line zu lassen. Also wir haben das im Prinzip in der Hand. Wenn jemand anruft, sind wir dafür auch zuständig, die Leute auf die Line zu lassen. Sprich, die kommen rein, rufen also wählen die Nummer an. Und im Moment erscheint also bei einem Platz von uns, weil wir sind natürlich mehrere da, die da sitzen, erscheint dann im Prinzip das, was die sagen. Ja, zum Beispiel, hallo, hier ist... Es erscheint aber nur. Du hörst es nicht. Ich höre es. Du hörst es, ja. Und ich sag mal, ein Kind rauszuhören ist eigentlich nicht so schwer. Und das wird automatisch das Kind wieder weggedrückt. Das heißt, es fliegt wieder aus dieser Line raus. Mhm. Also gar keine Möglichkeit für das Kind da, in diese Line reinzukommen. Also bei euch, bei eurer Firma, besteht da eine ständige Kontrolle. Richtig. Dieses war ja nur gestern nicht der Fall, ne? Was die Leute da erzählt haben. Ja, wobei, ich muss sagen, also die Dame, was die da am Telefon erzählt hat, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Weil ich sag mal, es ist gar nicht möglich, dass sie sofort von einem Herren angesprochen wird. Mhm. Ich sag mal, ich kenne also mehrere Datelines, ja? Mhm. Weil es ist also so ein Studentenjob, den halt so sehr viele machen und man unterhält sich ja darüber. Und es ist eigentlich immer so, besonders, sag ich mal, die meisten sind halt in Düsseldorf auch ansässig, die Firmen, ja, dass dort halt so geht, dass da immer Damen als Operator agieren. Mhm. Und es gibt ja auch diese Gay-Line, da sind dann nur Männer. Also, eins nach dem anderen. Man wählt die Nummer an, ja, dann meldet sich wahrscheinlich eine Stimme vom Tonband erstmal. Richtig. Und die sagt dann, sage bitte deinen Namen und irgendwie Alter oder was vielleicht noch. Oder woher du kommst. Ja, und dann? So, und dann erscheint das automatisch, dieses Profil, was du aufsprichst, erscheint dann automatisch bei uns. Das läuft wie so ein Tonband an uns vorbei. Ja. So, und dann höre ich also direkt ein Kind, sag ich mal, hört man automatisch. Ja. Ich meine, es fängt dann an, kritisch zu werden bei 15, 16 Ist klar. Wie geht das denn dann weiter? Also man sagt das auf und dann? Ja, dann kommt es an und dann habe ich die Möglichkeit, durch verschiedene Tasten, die ich auf meinem Telefon habe, dieses Kind wieder rauszuschmeißen. Das kommt rein, wird aber sofort wieder im Prinzip gekappt, die Leitung. Nehmen wir mal an, es ist kein Kind. Wie geht es dann weiter? Dann nehme ich das Gespräch an. Dann läuft es also erstmal über euch. Ich bestätige das, richtig. Und ich begrüße dann diesen Herren. Im Prinzip sage ich, hier, willst du mit mir plaudern oder sowas? Ja. So, und dann läuft das ganz normal weiter. Der läuft also an allen Mädels, die da arbeiten, vorbei. Natürlich auch an denen, die nicht dort arbeiten. Ja, an den Frauen. Nur es sind halt weniger Frauen, die dort anrufen. Also ich habe auch keine Ahnung, wie das da genau abläuft. Deswegen ist es interessant, jetzt deine Sichtweise da mal zu hören. Aber offensichtlich, da es gestern zwei Frauen erzählt haben, muss es da schon irgendeine Lücke geben. Vielleicht arbeiten nun nicht alle so, wie ihr das macht. Ja, aber es arbeiten sehr viele, weil es ist von der Telekom aus verboten. Es ist auch immer in der Werbung, sieht man ja, ab 18. Und ich sag mal, wenn das rauskommt, weil die Konkurrenz, sag ich mal, schläft da nicht, dann sind diese Firmen ihre Lizenz los. Ja. Und auch, was die eine erzählte mit diesem Briefkastenverfahren, ich meine, das kenne ich auch, weil wir haben da auch selber mal, wir testen das natürlich, probieren das aus. Das sind ja diese kostenlosen Nummern, diese 0123-Nummern. Die man anwählt, da bekommt man einen Briefkasten zugesprochen. Da muss man also auch sagen, dann bekommt man nachher, wird man rausgedrückt und dann sagen die, sie müssen jetzt zum Ortsgespräch, zum Tarif anrufen. Und dann bekommst du im Prinzip, dort wirst du eine Dreiviertelstunde von Operatoren getestet, ob du wirklich eine Frau bist. Also ich hoffe, wenn das so war, wie die Frauen das gestern erzählt haben, dass diese Sache dann rauskommt und dass das auffliegt und dass da irgendwelche Konsequenzen drohen. Ja, also es ist eigentlich schon Ich würde dich aber gerne noch nochmal fragen zu deinem Job als Operator. Operatorin, also Operator. Wie machst du die Männer heiß, dass sie eben lange dabei bleiben können? Ja, Sexgespräche, sag ich mal, sind eigentlich auch nicht erlaubt. So direkt wirst du es nicht machen, aber du wirst es irgendwie also, ja, ich selber mache es nicht. Es gibt Damen, die machen es, ja. Das ist, bleibt jedem selbst überlassen, wenn man dort arbeitet. Es ist eigentlich kein Telefonsex, was viele denken. Es ist einfach nur Flirtline, heißt ja nicht, dass gleich verbunden mit Telefonsex. Was machst du denn, wenn die Männer sagen, gib mir doch deine Privatnummer? Dürfen wir nicht, ist verboten. Also jegliche Kontakte zu diesen Männern sind verboten. Es läuft also so drauf raus, ich meine, die meisten geben ihre Nummer, aber das verläuft also im Sande. Also, nun ist es ja ganz klar, dass du die Männer da verarscht, ne? Das ist klar, ja. Ne, das ist so. Sicher, ich meine, das ist halt der Job. Ich meine, du hältst, ich meine, aber gut, ich sag mal, ich habe zum größten Teil immer Männer, die das wissen. Also die ahnen das schon, dass du da eine Angestellte bist. Ja, die fragen auch und wenn die mich fragen, dann müssen wir das im Prinzip bestätigen. Ach so. Wir dürfen die also nicht an der Nase rumführen. Genial, also jeder Mann, der da anruft, sollte immer erst fragen, bist du eine Operatorin? Richtig. Und wenn du eine Operatorin dann bist, dann kann man trotzdem nett weiter plaudern. Richtig. Ah ja, und das ist natürlich schön zu wissen. Und viele trotzdem also täglich wieder an. Ja. Wenn man halt durch Student, wenn du Studentin bist, arbeitest du fast täglich oder so und dadurch hast du halt im Prinzip die Möglichkeit, sehr viel Kontakte zu bekommen. Ist klar. Was verdient man da? Unterschiedlich. Ich sag mal zwischen 15 und 23 Mark. Und ihr sitzt dann, ihr Mädels, gemeinsam in einem großen Raum oder jeder in einer so einer kleinen Zelle? Verschieden. Also im großen Raum, es gibt dann 4 Platzräume, also es ist unterschiedlich. Ja. Das war die erste Operatorin bei mir im Talkradio, Nicole. Vielen Dank für den Anruf und für die Informationen auch. Vielen Dank. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Christian, 22 Jahre. Ja, hallo Jürgen. Ja. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, also mit diesen Operatoren, das kann ich also nur bestätigen. Ist das wahr? Ja, vor allen Dingen das mit diesen Nummern halt, wenn man jetzt seine eigene Nummer rausgibt, dass es dann im Sande verläuft. Das deutet dann alles darauf hin. Und vor allen Dingen auch, sag ich mal, da hört man immer so ein Menü, wer gerade online ist. Und verdächtig viele Leute hören sich dann gleich an, also da verstellen halt die Operator ihre Stimmen zum Teil auch noch, um den Eindruck zu erzeugen, dass da halt mehrere Leute auf der Line sind gerade. War das dein Thema? Nee. Ich wollte zu den Kindern auf der Line noch was sagen. Also ich habe den Eindruck gehabt damals, dass die Operator das in keinem Fall im Griff hatten. weil da waren ziemlich viele Kinder online und auch über längere Zeit hinaus. Ach, das hast du so mitbekommen auch, dass da Kinder in der Leitung waren? Also teilweise hört man das wirklich auch an den Stimmen, manchmal nicht. Also ich sag mal jetzt 16 und 21, das kann man jetzt nicht mehr so unterscheiden. Ich sag mal, die Kinder, die da anrufen, also das habe ich auch gestern gemerkt, wo die eine Frau angerufen hatte, dass die Kinder halt nach der Schule irgendwie ins Telefonhäuschen gehen. Also das ist ja schon, ein dickes Ding, ne? Wenn das wirklich stimmen sollte, dass das möglich ist und dass da keiner richtig gegen vorgeht. Das, was du da beobachtet hast oder was du mitgehört hast, wie geht man mit den Kindern um? Was machen die Kinder oder was machen die anderen mit den Kindern? Also ich drücke die meistens weg, weil ich kann ja mit denen da nichts anfangen. Das ist ja halt dann nicht die Altersklasse und ich wollte noch mal sagen, wegen diesem, also man merkt auf diesen Lines ziemlich genau irgendwie, wann Schulschluss ist, weil dann haben die anscheinend nichts anderes zu tun, als ins Telefonhäuschen zu stürmen, ist ja kostenlos, das kommt auch da hinzu, und dann da direkt anzurufen. Und ich sag mal, dass das diesen Dienstanbietern auch ziemlich recht ist eigentlich, klar, weil die sorgen ja auch dafür, dass die Leitung dann brummt, Tag und Nacht, wenn möglichst viele Leute da anrufen. Ja. Also du kannst das bezeugen, dass da schon so Sachen immer wieder vorkommen. Du hast ich wollte auch noch sagen, es gibt bei der Telekom gibt's eine Beschwerdestelle. Die haben in der Generaldirektion in Bonn haben die eine eigene Abteilung eingerichtet, weil die Telekom hat Interesse daran, dass das Image dieser dieses Service allgemein, dass das nicht... Na, das ist doch ein toller Hinweis. Dass dieses also, wer so etwas mitbekommt, schleunigst an die Telekom Beschwerdestelle, wenn in Bonn, sagst du, sitzt. Ja, das ist direkt in der Direktion da in Bonn. Ja. Weil die haben sehr Interesse daran, dass das Image nicht kaputt geht. Ist klar. Nummern, ja. Weil da gibt's auch viele seriöse Anbieter. Ja. Und die werden auch, sagen sie, sagt die Telekom zumindest, unseriöse Anbieter aus dem Netz werfen. Oh ja. Falls ja. sowas bekannt ja. wird. Ja. Christian, ich danke für den Hinweis. Jo, interessant. Alles. Mach's gut. Alles klar. Bye bye. Tschüss. Tschüss. Ich muss mal den Fernsehzuschauern kurz was sagen. Ihr seht im Hintergrund wahrscheinlich diesen großen, schönen, weißen, röhrenden Hirsch. Dieser Hirsch wird jetzt immer hier uns begleiten in der Sendung. Den habe ich heute geschenkt bekommen von meinem Kollegen Roland Lohr, der hinter der Scheibe hier sitzt, zur 401. Sendung. Das hatte ich ganz vergessen. Wir haben heute die 401. Sendung. Für die Radiohörer ist es ein Hirsch. Der ist so groß, ja, weiß ich nicht, vielleicht 20, 30 Zentimeter lang und hoch auch nochmal so, 20 Zentimeter ungefähr. Sieht sehr schön aus, sieht sehr archaisch aus. Wie gesagt, der wird jetzt immer da hinten stehen. Wir machen weiter mit Steffi, 27 Jahre. Ja, hallo. Hallo Steffi. Ja, mein Thema ist, ich habe seit ungefähr 4 Jahren als Prostituierte gearbeitet. Ja. Und, habe jetzt vor kurzem, also seit ein paar Wochen, einen Mann kennengelernt und hat mich verliebt in ihn. Wo hast du ihn kennengelernt? Übers Fernsehen. Wie? Übers Fernsehen. Übers Fernsehen? Ja. Wie das bitte sehr? Bei der Konkurrenz, muss ich sagen. Aber ist ja auch egal. Bei so einer Partnerschaftsshow oder was? Über Videotext. Ach, über Videotext, ach so. Yeah. Ja, und arbeitest du in deinem Job noch im Moment? Na, seit ich den Mann kenne, nicht mehr. Wann hast du ihn kennengelernt? Das ist ungefähr so 6 Wochen her. Wie, und dann bist du direkt ausgestiegen? Ja. Nachdem du 4 Jahre als Prostituierte gearbeitet hast? Ja, da habe ich gesagt, dem Mann zuliebe möchte ich das nicht mehr machen. Das Problem ist, ich traue ihm das nicht zu sagen. Dass du Prostituierte warst? Ja. Also erstmal finde ich es ausgesprochen ehrenwert und toll, wenn du da so schnell den Schritt machst. Es wundert mich allerdings schon, dass du so schnell gehandelt hast. Ja. Wie erklärst du mir das? Ich muss dazu sagen, mein Ex-Freund hat mich dazu gezwungen, dass ich das mache. Dass du aussteigst? Nee, dass ich den Job mache. Ja. Na gut, aber du hast ihn dann 4 Jahre gemacht. Ja. Aus Liebe zu meinem Ex-Freund, sag ich mal so. Den Mann kennengelernt habe, dann habe ich gesagt, nee, ich mach das nicht mehr. Und das habe ich zu meinem Ex-Freund gesagt. Und erst war ich da nicht so mit einverstanden. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, kannst mich mal. Du hast aber direkten Kontakt zu diesem Mann schon, ne? Ja, das läuft nicht nur übers Telefon. Nee, wir haben auch schon das öfter ein Wochenende verbracht miteinander. Mhm. Und wenn du 4 Jahre als Prostituierte gearbeitet hast, hast du da natürlich auch dein Geld mitverdient, dein Lebensunterhalt. Jetzt plötzlich arbeitest du nicht mehr. Von was lebst du? Das war so eine Nebeneinquelle. Nebeneinkunft. Aha. Ich hab, wo ich damit angefangen habe, eine feste Arbeit gehabt. Und die hast du gehabt bis zum Schluss auch jetzt? Und die hast du immer noch, die feste Arbeit? Nee, ich bin dann zwischendurch arbeitslos geworden. Mhm. Hab dann die Sache erst so richtig aufgezogen, um eben die Differenz von Arbeitslosigkeit zu dem, was ich vorher hatte, auszugleichen. Verstehe. Und wie lebst du jetzt im Moment? Naja, vom Arbeitslosengeld. Ja. Okay, also finde ich schon eine ungewöhnliche Sache, aber wenn du das jetzt so gemacht hast, ist das natürlich toll und auch zu respektieren, respektabel natürlich. Jetzt hast du Scheu und Scham, deinem Freund das zu sagen, was du in den letzten 4 Jahren gemacht hast. Ja, genau. Aber irgendwie brennt es schon in dir, dass du dich in irgendeiner Weise dazu äußern möchtest bei ihm. Ja, ich möchte das nicht ein Leben lang von mir verheimlichen. Und auf der einen Seite habe ich wieder Angst, zu sagen, euch mal zu, ich habe als Prostituiert hier, aber dass er mir dann Luft was gibt, weil indem man mich unsterblich verliebt habe. Ich habe vor einer Weile ein langes Gespräch geführt mit einem Stricher, der in der gleichen Situation war, wie du jetzt bist. Ja. Der arbeitete allerdings noch als Stricher. Und hatte nun endlich seine ganz große Liebe gefunden. Ja. Endlich, nach sehr, sehr, sehr langen Suchen und sehr vielen schrecklichen Fehlschlägen und abgefuckten Erlebnissen, aber er hatte sie gefunden. Und da hatten wir genau das Thema. Soll er es dem Mann sagen, soll er es nicht sagen, wann soll er es sagen? Ja. Und da sind wir damals auch gemeinsam zum Schluss gekommen, wenn das wirklich eine tolle Liebe ist, beiderseitig, dann sag es ihm. Wenn man wirklich jemanden liebt, dann wird man auch das verstehen und akzeptieren. Ja. Und er hat wirklich die Hose voll gehabt. Und dann hat er es ihm gesagt. Ja. Und dann hat er gesagt, der Freund von dem Stricher, es wäre ihm vollkommen egal, er liebt ihn so, wie er ist. Und er akzeptiert ihn auch so. Ja. Nun kann man diesen Fall nicht auf alle anderen Fälle auch rüberziehen und vergleichen. Mhm. Aber ich glaube, wenn du ihn liebst und wenn er dich auch wirklich liebt, dann sollte man das auf den Tisch legen. Ja, glaube ich auch. Ja. Dann riskiere es. Weißt du, wenn er dich deshalb nicht annimmt, wenn er dich deshalb verachtet, dann ist das auch nicht wert, dass du dich so lange mit ihm beschäftigst. Mhm. Wenn man jemanden liebt, akzeptiert man das auch. Das ist nicht das Schlimmste der Welt, was du gemacht hast. Es gibt schlimmere Dinge. Ja, nee, Mord hat ja nicht begangen. Ja, eben. Ja. Es ist ja immerhin ein Job, den es so lange schon gibt und den so viele ehrenwerte Frauen praktizieren. Das ist schon in Ordnung. Und wenn du jetzt auch sogar ausgestiegen bist, was will er denn mehr? Ja, klar, stimmt, ja. Vertraue dich ihm an, sag es ihm und riskiere das, dass er vielleicht auch nicht so reagiert, wie du es möchtest. Aber wenn du ein gutes Gefühl zu diesem Mann hast, dann mach es. Ja, und ich habe mich gestern erst mit einer Freundin drüber unterhalten und die sagte, na, ich weiß ja nicht und ich weiß nicht, ob ich das den Mut hätte. Ich sage, ich weiß es auch nicht. Ich denke, naja. Steffi, weißt du, was auch so blöd ist in so einer Beziehung, wenn man immer dann mit einer Lüge leben muss? Ja, das stimmt. Ein Leben lang könnte ich, wenn ich jetzt eine richtig feste Beziehung mit ihm beginne und mit ihm zusammenziehe und das geht wirklich bis zum Tod mit uns beiden, ich weiß nicht, dann hätte ich irgendwie ewig ein schlechtes Gewissen. Ja, und es wär ewig ein Schatten auf eurer Beziehung. Ja. Also sag's ihm, leg's auf den Tisch. Ja, das ist aber auch das Beste, weil ich habe die ersten beiden Male, wo wir uns gesehen haben und wo wir bald ein Verhältnis miteinander hatten und richtig Sex hatten miteinander, da habe ich manchmal so eine falsche Leitung im Gehirn gehabt. Mhm. Steffi, ran an die Wahrheit. Viel Glück. Ja, tschüss, ciao. Jetzt ist der Matthias dran. Ja, hallo Jürgen. 15 Jahre. Richtig. Hi. Ja, Jürgen. So, jetzt zu dir. Mhm. Ja, mein Thema ist eigentlich mehr oder weniger Liebe auf den ersten Blick. Das ist dir passiert? Ja, pass auf. Heute? Nee, also es geht eigentlich schon vor 3 Tagen los. Schon vor 3 Tagen? Ja, mehr oder weniger. Ja, ja, ja. Und zwar habe ich da ein Mädchen kennengelernt mit einem Freund zusammen. Ja, wo? Ja, wir sind da so abends mit dem Fahrrad ein bisschen durch die Gegend gefahren. Mhm. Und ja, dann liefen da 2 Mädchen rum. Dann haben wir die angesprochen. Mhm. Einfach so, nur Spaß, mehr oder weniger. Ja. Ja. So in deinem Alter? Ja, ein bisschen älter als ich. Eine ein Jahr älter als ich, also 16 und ja. Die andere auch 15. Okay. Auch, wird jetzt nämlich 16. Mhm. Ja. Dann habe ich mich, stotter, bin ein bisschen nervös. Pardon. Macht nichts. Ja. Also du hast sie angesprochen, ihr habt die Mädels angesprochen, mhm. Und dann? Ja, sind wir ein bisschen mit denen durch die Gegend gezogen. Mhm. Und irgendwann kamen wir dann bei so einer Bank an, haben uns dann also ein bisschen draufgesetzt. Mhm. Ja, dann guckte mir eigentlich mal so ein bisschen in die Augen und so. Mhm. Ja, guckte ja mal ins Gesicht. Mhm. Ja. Und dann? Dann hat sie eben Fetch gesagt, mehr oder weniger. Dann hat's Klick gemacht. Ja. Da hast du gedacht, das ist die Frau. Ja. Das ist die Frau meines Lebens. Meines Lebens nicht, aber so die Frau für Ostern jetzt. Ja, ein bisschen länger schon. So, dann habt ihr euch alle wieder getrennt danach, mhm. Und irgendwie Telefonnummern ausgetauscht, Adressen? Ja, ich meine, es ging ja noch weiter. Aha, erzähl. Und dann, ja, hat sie mir im Prinzip Klick gemacht und sind wir erst mal nach Hause gefahren, ich habe noch nichts gesagt. Mhm. Und ja, dann habe ich mein Freund und ich eben, der hat bei mir übernachtet. Was? Der Freund hat bei dir übernachtet? Mhm, richtig. Ja. Und dann sind wir eben... vorgestern haben wir mehr oder weniger vor ihrer Haustür auf sie schon gewartet, haben wir sie abgefangen. Also du weißt, wo sie wohnt? Mm, ja. Mm. Und haben sie zum Biertrinken eingeladen. Mhm. Ja. Und da, gestern Abend mhm. haben wir einen Conti gekauft. Was habt ihr gekauft? Conti? Ja, so ein Container Bier. Achso, ja. Alles klar. Ja. Also, der Stand der Dinge. Sag mir, wie der Stand der Dinge ist. Ja. Ich sag mal so, ich hab das dann, ja, mehr oder weniger, war schon so leicht angetorkelt, mhm. Hab ich das dann so offenes Gesicht gesagt, mehr oder weniger, war erstmal ganz baff, mhm. Offenes Verbein in der Zigarette. Mhm. Ja. So, und was hat sie darauf geantwortet? Ja, war erstmal ganz baff und wusste erstmal nicht, was sie sagen soll. Und das ist dann bis zum Schluss so geblieben? Ja, mehr oder weniger, ich meine dann... Und dann seid ihr irgendwann auseinandergegangen und habt dann auch weiter nicht darüber gesprochen? Erstmal nicht, nee. Mhm. Dann war ich heute, ich kenne ihren Bruder, ich bin bei der Gemeinde, bin ich Jungscha-Mitarbeiter. Mhm. War ich auch mal. Mhm. Ja, hallo Kollege. Ja, jetzt nicht mehr. Na gut, Ex-Kollege. Ja. Und ja, den Bruder kenne ich also aus unserer Jungscha-Gruppe. Mhm. Und dann waren wir da heute, hab da bei ihm am Funkgerät was eingestellt. Mhm. Hab ich eigentlich da so großartig gar nicht gesehen. Ja, also, der wirkliche Stand der Dinge ist, dass du es ihr gesagt hast, mhm. dass du sehr verliebt bist im Moment. Richtig. Und du eigentlich viel mit dem Mädchen zu tun haben möchtest demnächst. Mhm, richtig. Aber das ist doch eigentlich alles ganz günstig. Sie hat nicht, also A, sie hat nicht abweisend reagiert. Ist ja auch schon mal die halbe Miete. Mhm. Sie hätte ja auch sagen können, hey, lass mich in Ruhe. Du besoffener Matthias. Mhm. Ne? Hat sie nicht gesagt. Dann kennst du den Bruder. Das heißt, es gibt da auch schon so Verknüpfungen, dass man da auch schon irgendwie was vielleicht gemeinsam machen kann, oder dass man da näher rankommt. Jetzt wäre es ja ganz schön, wenn du vielleicht auch im ganz nüchternen Zustand dich mal ihr da nähern könntest. Mach doch irgendwas für Ostern. Ruf sie doch an. Geht doch zusammen irgendwie aus. Geht ins Kino. Oder macht irgendwas nachmittags. Ostern ist jetzt das Problem. Ich bin also bei der Jugendfeuerwehr. Dann müssen wir Osterfeuer überwachen. Naja gut. Aber könnte sie da nicht auch... zum Feuer eingeladen. Sie weiß noch nicht, ob sie kommt. Du hast sie eingeladen zum Feuer? Ja, ich weiß noch nicht, ob sie kommt, ob sie Zeit hat. Ne? Ja, also das ist schon mal ein guter Trick, dass du sie zum Feuer eingeladen hast. Wenn sie nicht kommt, kann ja sein, dass da irgendwas zwischengekommen ist. Ja, dann ruf, dann bleib am Ball, ruf sie nochmal an und ruf sie auch ein drittes Mal an und versuch mit ihr alleine was zu unternehmen. Ja gut, ich meine, ich nehme jetzt hier gerade das Gespräch mit dem Herrn auf Kassette auf, wenn sie das dann eventuell geben. Ja, das ist natürlich ganz toll. Das ist natürlich eine ganz wunderbare Liebeserklärung. Mhm. Ja, wie heißt sie? Daniela. Also Daniela, wenn du dieses hier je hören solltest, ich glaube, der Matthias ist ein ziemlich netter Kerl. Ihr solltet vielleicht ein bisschen euch mal miteinander beschäftigen. Redet mal ein bisschen miteinander. Geht mal aus miteinander. Matthias, viel Glück. Jo, danke. Tschüss. Okay, und noch eine Anmerkung. Ja. Top-Sendung. Was? Top ist eine Top-Sendung. Danke. Schade, dass sie nicht länger und eher gesendet wird. Okay, danke, Matthias. Okay, ciao. Ciao, Jörg. 1:30, 11 Sekunden, eine kleine Musikpause. 1Live Domian, das Talkradio aus Köln, zu hören im Radio bei 1Live, zu sehen im WDR Fernsehen, heute Nacht offene Talkradio-Show für alle eure Themen, über die ihr Lust habt zu reden, euch mit mir zu unterhalten. 0130 29 11, kostenfreie Telefonnummer und kostenfreie Faxnummer 0130 11 51 22. Nochmal der Hinweis, wenn ihr faxt, bitte ein paar Stichworte draufschreiben, über was ihr reden wollt zu eurem Thema und nicht eure Telefonnummer vergessen, damit wir euch dann während der Sendung gegebenenfalls zurückrufen können. Nochmal die Faxnummer 0130 11 51 22. Jetzt begrüße ich herzlich die Silke, 29 Jahre. Hallo. Hallo. Silke, dein Thema. Mein Thema, ja, es ist nicht ein besonders schönes Thema, und zwar geht's um Diebstahl. Um Diebstahl? Diebstahl, ja. Ja, bist du betroffen? Ich bin leider betroffen, mal wieder. Ich weiß auch nicht, ich fall wohl immer auf die falschen Freunde rein. Inwiefern, was ist vorgefallen? Ja, ich wohne hier seit einem Jahr in eine eigentlich wunderschöne Wohnsiedlung und habe da auch jemand kennengelernt, eine Frau. Mhm. Die ist 5 Jahre älter wie ich. Mhm. Wir stehen, haben uns eigentlich gleich von Anfang an top verstanden. Die Lebst, Kinder, wohnst du alleine? Ich wohne, nein, ich bin verheiratet. Ja. Mhm. Ich habe 2 Kinder, wohne mit meinem Mann hier. Und mhm. ja, wir haben uns eben auch durch die Kinder so kennengelernt, weil die in der gleichen Klasse gehen. Und ja, das hat sich eben entwickelt. Man hat mal da Probleme erzählt, mal hier Probleme mhm. erzählt. Und seit Dezember letzten Jahres ist mir dann leider aufgefallen, dass mir immer Geld im Portemonnaie fehlt. Bei mir zu Hause. Ich habe mein Portemonnaie eigentlich immer an der festen Stelle zu liegen, immer am gleichen Platz. Mhm. Meistens immer noch ein paar Mark drin, so 10 Mark, 20 Mark, mhm. mal auch mehr. Mhm. Und dann ist mir das mal aufgefallen, ich radel dann mit Fahrrad im Dorf rein, es ist nicht gerade dicht, und wollte da was kaufen. Und dann stehe ich da wie blöd und habe kein Geld im Portemonnaie. Ja, ja. So, dann habe ich meinen Mann eben erstmal dafür verantwortlich gemacht, habe den auf Arbeit angerufen. Mhm. Der meinte dann, du spinnst ja, und ja. ich habe das nicht rausgenommen, was soll das, ne? Dann ja, wurden die Kinder verdächtig dann wahrscheinlich. Dann wurden die Kinder verdächtig. Ja. Dann habe ich den Großen dafür, der wird 10 wird er, 9 ist er jetzt. Dann habe ich mit denen vorgeknöpft und er immer, nee, Mutti, ich mach sowas nicht. Und ich habe ja mal was genommen, aber da hat Papa gesagt, ich darf das nehmen. Und mhm. das weiß ich auch, ne? Naja, und dann ging das immer so weiter. Mein Mann hatte dann auch mal Geld im Portemonnaie und dann fehlten nicht mal 100 Mark. Da ging ich dann wieder, war ich dann die Böse, ob mhm. ich ihm nicht sagen könnte. Na, und immer so weiter. Und wir haben eigentlich keinen sehr großen Freundeskreis, also weil wir hier auch nicht ansässig sind und es mhm. immer ziemlich schwierig. Und wir haben eigentlich gute Freunde, möchte ich mal sagen. Dann hast du die Möglichkeiten eingekreist, ja, die eventuell da in Frage kommen. Ganz genau. Dann habe ich das alles eingekreist, habe mit denen dann auch offen gesprochen, aber da weiß ich, da ist Geld, und eigentlich bei meiner Freundin, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, auch. Mhm. So, und dann blieb nur noch die einzigste Möglichkeit, sie mal zu überwachen, wenn ich nicht im Raum bin. Mhm. Und dann habe ich eine Videokamera aufgestellt. Oh, wie professionell. Ja, es bleibt mir ja nichts mehr übrig. Ich sage ja, ich bin schon öfter mal auf die Schnauze gefallen. Ja, und dann, du hast eine richtige, eine große Videokamera? Na, so eine kleine Handkamera. Ne? Aber das sieht man doch, wenn die da rumsteht. Nee, die habe ich gut getarnt zwischen Blumen. Das ist ja wie bei James Bond. Ja, es ist witzig, aber ich musste ja nur endlich mal einen Beweis finden. 007 Silke. Ja. Ja. Und dann? So, ja, und dann, wir haben beide eigentlich ein gleiches Hobby. Wir gehen abends immer um 10 Gassi mit den Hunden. Mhm. Und da habe ich mir so gedacht, naja, dann, wenn sie um 10 kommt, schaltest die Videokamera ein, mhm. gehst auf Toilette und wartest ab. Mhm. Ja, und da ist es dann halt passiert. Da habe ich dann gesehen, ich war kaum draußen. Ich habe das dann hinterher angeguckt, ich war kaum draußen. Da ist die gleiche zum Kühlschrank, wo ich mein Portemonnaie zu liegen habe, hin. Und da hat erstmal nachgeguckt. Ich habe so gedacht, schade, dass ich kein Geld drin hatte. Dann hätte ich es gleich schwarz auf weiß oder in Farbe live erleben können. Ne? Mhm, so hat es wieder abgelegt. Und das habe ich jetzt seit 3 Tagen beobachtet und mit Absicht erstmal kein Geld reingelegt, mhm. weil ich habe ja keine Lust, mir ewig die Kohle klauen zu lassen. Also die Videokamera stand in der Küche? Die stand erst im Wohnzimmer und dann jetzt gestern und heute in der Küche, mhm. sodass man sie auch nicht sehen konnte. Mhm. Ne? Ich habe da nochmal jemanden geholt und gefragt, und du kannst vom Wohnzimmer aus dann auch den Kühlschrank irgendwie sehen? Ja, genau. Den kann man richtig ach so. Sehen. wir haben, ist wie so ein amerikanischer Bau, da ist sowieso alles offen. Mhm, verstehe, ja. Und Mensch, das ist ja nun ein Hammer, ne? Das ist ja wirklich ein Hammer. A, ist es eine menschliche Enttäuschung, wenn du mit der Frau ganz gut zurande gekommen bist? Um wie viel Geld hat es sich da gehandelt? Also jetzt mittlerweile sind es 150 Mark. Ja, aber wie viel nimmt sie, hat sie jeweils rausgenommen? 20 Mark. Also auch nicht die Masse, ne? Nee, aber es liegt immer nur ein Schein drin, das ist ja das Komische. Sie würde wahrscheinlich auch mehr nehmen, meinst du? Ja. So, hast du sie zur Rede gestellt? Nein, habe ich noch nicht, weil ich denke, sie könnte es dann umdrehen und meinetwegen sagen, ja, dein Sohn... der hat bei uns auch geklaut oder so. Aber du hast ja nur den definitiven Videobeweis. Ja. Und so, ich weiß auch noch nicht, ob ich das jetzt noch... Ich habe mit meinem Mann vorhin gerade noch mal drüber gesprochen, ob wir das jetzt so machen sollen oder ob ich wirklich noch mal drauf ankommen lassen soll, dass sie wirklich noch mal Geld rausnimmt. Aber wozu brauchst du jetzt noch mal einen Beweis? Ja, ich weiß auch nicht. Im Prinzip ist es ja klar, ne? Ja, im Prinzip ist es klar. Es ist jetzt die Frage... ob du die Sache auf sich beruhen lassen willst und im Prinzip den Kontakt abbrichst. Oder ob du einfach zu ihr sagst, hier, das und das ist passiert, ich will überhaupt nichts mehr mit euch zu tun haben, mit dir zu tun haben. Oder ob es vielleicht so in irgendeiner Weise zu einem Gespräch kommt, dass sie, obwohl ich weiß auch nicht, wie sie es erklären soll. Also, ja, darum. Und du sagst, im Prinzip ist Geld da, die ist keine arme Frau. Nein, es ist wirklich Geld da, ne? Weil, wie gesagt, wir kennen uns auch sehr gut privat und... Ich könnte damit nicht leben, wenn meine beste Freundin oder Freund sowas machen oder eine gute Freundin das machen würde. Ich kann damit auch dann nicht leben. Dann wird es aber in der Kiste rappeln. Ja. Also ich würde es auch, ich würde sagen, klar, natürlich. Ja. Natürlich. Ich weiß auch nicht, wir haben vielleicht überlegt, erstmal mit ihrem Mann zu sprechen, den damit hinzuzuziehen, weil alleine traue ich mich nicht. Die ist... Weiß ich nicht. Ich denke mal, sie ist unberechenbar. Vielleicht, was ich machte, sonst noch Sachen, ne? Es hängen so viele andere Sachen noch damit zusammen, die hier auch in der Siedlung passiert sind. Und ich weiß es nicht, was ich jetzt tun soll. Also hier wäre wohler, es im Beisein des Mannes zu thematisieren. Ja, dann mach das. Wenn du das denkst, das ist besser und auch sicherer, oder wenn du dich aber wohler fühlst, dann mach das, ja. Also mir ist ganz blöd. Ich kann schon tagelang nicht schlafen, wo ich das jetzt weiß. Ich habe echt das Video... Ach, ich weiß nicht, wie oft angeguckt, ich konnte es wirklich nicht glauben, aber heute denn nun schon wieder und ja. Also mein Mann meint auch, ich soll es jetzt machen, ne? Ja. Also ich soll jetzt definitiv zu ihrem Mann auch mit rübergehen und sagen, kommt mal mit her und... Ja, ich finde das auch. Ganz klar. Denen das Video auch vorspielen, wenn die das dann verlangen, es kann ja sein, dass sie es gar nicht abstreitet. Es kann ja sein, dass sie vor Scham im Erdboden versinken. Kann ja sein. Man weiß es ja nicht. Und wenn der Mann aus allen Wolken fällt und das abstreitet, kannst du sagen, okay, komm, hier, ich leg's ein, die Kassette, siehst es ja, ne? Ja. Musst jetzt durch. Ja. Unangenehm, aber... Das ist unangenehm, das kann ich dir sagen. Silke. Ja. Dann mach's mal gut. Ja. Tschüss. Tschüssi. Ciao. Schönen Abend noch und danke. Schöne Ostern. Ja, dir auch. Tschüss, Silke. Ciao. Tschüss. Herzlich willkommen, Helmut. 41 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, okay. Ich bin dran. Ja. Also im Gegensatz zu all den Themen, die wir bis jetzt hatten und die ich auch sehr ernsthaft nehme, mal etwas ganz Profanes. Es geht um Thema Hüte. Um Hüte? Ja. Ja, schön. Ich bin ein Hutfetischist, aber nicht im sexuellen Sinne, sondern... ich mag einfach Hüte. Du bist folglich dann auch Hutträger. Ich bin Hutträger, ich habe sehr viel, ich meine, solche Hüte, wie Humphrey Burger sie getragen hat. Ah, ja. Also mit weiter Krempe. Ja. Also nicht so Mütze wie du. Wie ich, so das Ganze. Sondern so Hüte. Und das Problem ist einfach das, dass es in unserer heutigen Gesellschaft einfach nicht mehr so anerkannt zu sein scheint. Es ist nicht üblich, das heißt, würde ich sagen. Ne? Genau. Aber es ist ein Mann, der solche schicken Hüte trägt, auch in dieser Form, ja, wie du es gerade... Ich falle damit auf. Man fällt auf, ja. Positiv und negativ. Inwiefern negativ? Negativ insofern, indem man dich beispielsweise anmacht und sagt dir, da kommt jetzt der Sheriff, wenn ich in eine Kneipe gehe. Mhm. Oder auch negativ, aber ich meine es jetzt auch schon durchaus positiv, indem ich... da ist zum Beispiel eine Mutter mit ihrem Kind. Mhm. Ja? Und das Kind sagt, oh, guck mal, da kommt jetzt ein Cowboy. Die Mutter kriegt einen roten Kopf, weiß nicht, wie sie reagieren soll. Mhm. Ich lächle das Kind an, das Kind lächelt mich zurück. Das ist also gar kein Problem. Ja, wobei diese Hüte im Humphrey-Borg-Stil, das Problem. Die sehen doch gar nicht aus wie Cowboy-Hüte. Nein, aber es ist das Kind denkt das in unserer heutigen Gesellschaft gute zu tragen. Kleidest du dich denn auch entsprechend, so mit sehr schicken Mänteln und sowas? Nein, aber ich kleide mich durchaus schwarz, sagen wir mal. Ja. Und ein schwarzer Fell, auch mit Halstuch, wie es etwa so Cowboys tragen, obwohl ich überhaupt nichts für Cowboys empfinde. Das ist gar nicht mein Metier. Du sprichst von Call oder Cowboys? Cowboys, ja. Also diesen Western-Stil. Ja, ist klar. Obwohl ich überhaupt keine Ambitionen habe und jetzt besonders jetzt für diese Western-Stile eine besonderes Flair irgendwo empfinde. Helmut, wie viele Hüte hast du? 10, 12 etwa. Ja. Zurzeit ist es ja auch so, einige gehen kaputt und so weiter. Ich habe vor allem festgestellt, es ist ein unheimlicher Schutz. Das wollte ich ja eben nur sagen. Und zwar sowohl im Sommer, weil wenn ich kein, ich habe eine Halbglatze, also diesen berühmten Kranz. Ja. Wenn man keinen Hund trägt, kriege ich einen Sonnenbrand. Klar. Auf. Und im Winter ist es halt warm. Auch ein Schutz vor der Kälte. Hat das jetzt, angefangen. So hat es angefangen. Also es war keine modische Überlegung, sondern eine ganz pragmatische Überlegung damals. Ja. Aber es ist dann zu einer modischen Bewegung geworden. Ja. Wie viel kaufst du diese Hüte neu oder so im Secondhand-Bereich? Nein, die kaufe ich neu. Was kostet so ein Hut? Gute Hüte zwischen 80 und 200 Mark. Aber die halten dann auch ein Leben lang, ne? Die halten nicht unbedingt ein Leben lang, aber die halten sehr, sehr lang. Ja. Du wolltest jetzt, also alle, ist ja auch in Ordnung, du wolltest für mehr Toleranz werben jetzt, was den Hutträger an sich angeht. Damit die... Ich wollte damit werben, ja, ganz einfach. Ich habe Fotos von meinem Vater noch früher, da waren Hüte allgemein gänglich. Da war das ein allgemeiner Usus gewesen, dass Leute mit Hut darum gelaufen sind. Heute ist Usus, dass wenn man, wenn man Filme aus den 40er, 50er ist Jahren klar, sieht, dann haben alle Leute Hüte auf. Ja. Heute, ja? Die ganzen jungen Leute laufen alle mit den Mützen rum, ne? Wenn überhaupt, ja. Dann ist aber, genau, dann, es gibt diese Zwischensituation nicht. Ja. Ja? Die jungen Leute laufen heute mit Mützen rum und die angeblich älteren Leute laufen mit den Hüten rum. Also, ich finde es durchaus schick. Und würde dich nie dumm anmachen, wenn ich dich irgendwo auf der Straße sehen würde. Ja, Helmut, mach's gut, tschüss. Okay. Ciao. Maria ist war am Telefon, jetzt ist sie nicht mehr dran. Dann machen wir weiter mit Albert und der ist 34. Ja, hallo Domian. Hallo Albert. Hallo, grüß dich. Ich habe ein heikles Problem. Oder heikles Thema. Ein heikles? Ja, was heißt heikles? Teil heikles und Teil irgendwie so ein bisschen... Unaussichtiges Thema, ne? Da bin ich aber gespannt. Ich hatte letztes Jahr mit einer Frau zusammengelebt. Und wir haben ein gemeinsames Kind gehabt. Oder haben immer noch. So, nun ist sie letztes Jahr heimlich, also was heißt heimlich, aber Hals über Kopf ausgezogen. Mit der Letten und mit ihrem Sohn. So, nun vor ein paar Tagen rief sie mich an und hatte gefragt, sie möchte gerne zurück wieder. Ne? Ja. Also irgendwie hänge ich noch an den dreien, aber und an der Seite habe ich auch ein bisschen irgendwie Angst, dass das ein paar Tage wieder gut geht, ein, zwei Monate. Was war denn eigentlich der Hauptgrund, der dahinter steckte? Ja, das weiß ich ja nicht. Wie, das weißt du nicht? Habt ihr damals nicht drüber gesprochen? Nee, gar nicht. Also ich kam von der Arbeit, war sie weg. Ach, es gab auch kein Telefonat oder irgendwas? Gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Und du wusstest während dieser Zeit auch nicht, wo die Frau ist? Nee. Nach und nach habe ich von Nachbarn und von einem Vermieter rausgekriegt, wo sie war, ne? Auch kein Kontakt zu den Kindern? Gar nichts. Gar nichts. Ja. Nee, und vor allem die Lütte ist jetzt gerade drei Monate alt. Ne? Und auf einmal ruft sie mich an und sagt, sie möchte gerne wieder zurück. Ne? Jetzt hattest du sie dann ja nach einem halben Jahr ungefähr am Telefon, das erste Mal. Ja. Was hat sie denn da? Hat sie sich da auch nicht geäußert, was da los ist bei ihr, was da vorgefallen war? Ja, dann habe ich nur gesagt, irgendwo wegen ihrer Familie und das, ne? Weil ihre Oma möchte gerne, dass sie in der Nähe wäre. Nee, warum sie damals abgehauen ist? Ja. Hat sie nichts gesagt? Nee. Das ist ein Ding. Tja. Das ist ein Ding. Ja. Und jetzt hast du natürlich zu Recht, finde ich, die Sorge, wenn du dich wieder darauf einlässt, dass du unter Umständen dann in ein paar Monaten oder im Jahr wieder genau das gleiche Thema wieder mitmachst, ne? Ja. Was hast du ihr geantwortet? Ich habe gesagt, ich brauche jetzt mal Bedenkzeit, ja, aber sie drängt mich ja nun eben. Aber ist es jetzt so, dass du sie erreichen kannst, wenn du willst? Du hast ja, das kann ich. Das kannst du jetzt. Das kann ich, ja. Dann setz dich, Albert, erstmal mit der Frau an einen Tisch irgendwo hin, trefft euch und dann soll sie erstmal richtig erklären, was da alles passiert ist, damit du das einschätzen kannst. Das wäre meine Bedingung. Erstmal reden, erstmal muss sie erklären, was da abgegangen ist. Nicht einfach jetzt so wieder zurück, als wäre nichts gewesen. Das geht nicht. Nee, das ist das ja. Das geht nicht. Das geht auf keinen Fall. Da würde ich mich überhaupt nicht drauf einlassen. Die muss dir erstmal klaren Wein einschenken, was passiert war, warum die das gemacht hat. Und je nachdem, wie sie das erklärt, kann es ja sein, dass du es verstehst oder wie auch immer und dass daraus vielleicht dann eine Grundlage, eine Vertrauensgrundlage entsteht. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sagst du danach dann aber auch, nee, also Mädchen, ich mach's nicht nochmal. Ja, also irgendwie, weißt du, sie hatte mir ja schon angedeutet, warum sie das gemacht hat, ne? Weil sie sich von ihrer Schwester und von ihrer Oma überreden lassen hatte, da zu bleiben, ne? Aber ich meine, das ist doch nicht einfach der Grund, da weißt du, Vater wegzunehmen. Nee, das ist ja. Und jetzt nach ein paar Monaten anrufen, weißt du, und sagen, sie möchte gerne wieder zurück. Mhm. Nein, also ich meine, ihr müsst natürlich sehr vorsichtig miteinander umgehen, weil eben auch Kinder im Spiel sind. Ja, klar. Insofern kannst du vielleicht auch nicht so radikal vorgehen, als wäre halt da kein Kind da. Deswegen würde ich mich ganz, ganz schnell jetzt auch vielleicht die nächsten Tage, die freien Tage nutzen, trifft dich mit der Frau und redet, damit ihr erstmal klar kommt miteinander, damit sie das dir erklärt. Und dann guck weiter. Ne? Ja, nur das Problem ist ja, was du, sie hat ja nun schon da, wo sie gewohnt hat, die Wohnung gekündigt und das, ne? Mhm. Trotzdem keinen Druck machen lassen. Nee, das ist richtig. Also, verabreden und sprich mit der Frau. Albert. Alles klar. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Frohe Ostern wünsche ich dann noch denn. Wünsche ich auch. Weiter so. Danke, tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich den Michael. Ja, hallo. 28. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Domian. Also ich hatte ein Problem und zwar meine Freundin möchte jeden Tag mit mir, also ungelogen 5 oder 7 Mal Sex haben. Und das kriegst du nicht gebacken? Nee, das kriege ich nicht hin. Wie viel kriegst du denn hin? Zurzeit gar nicht. Gar nicht? Ja. Wie lange zur Einordnung, Gesamteinordnung, wie lange seid ihr zusammen? Jetzt sind wir 5 Monate. 5 Monate, also noch eine frische Liebe. Ja, ja, gut, frisch. Frisch war sie mal, aber mittlerweile ist das halt eben so, dass durch diesen täglichen Sex das also einfach keinen Spaß mehr macht. Also sie hat dich dadurch so sehr unter Druck gesetzt, ja, dass du an der ganzen Beziehung gar nicht mehr richtig Spaß hast? Ja, ganz genau. Mhm. War das von Anfang an so, dass sie so drauf war? Eigentlich schon, aber am Anfang war das ja für mich ja schön. Und da hast du mitgemacht. Ja klar, das wünscht sich ja auch jeder Mann, ne? Mhm. Also ich meine, wenn eine Frau auch mal so die Initiative ergreift und... ist schon auch schön. Das ist wunderschön. Ja. So, wann begann es denn zu kippen, als du gemerkt hast, nee, also das ist mir nun doch eine Nummer zu heftig? Also das war ungefähr, wir waren dann nach 3 Wochen im Urlaub. Mhm. Und als wir vom Urlaub zurückgekommen sind, war es also so, dass es jeden Tag, also morgens, wir arbeiten auch noch in der gleichen Firma zusammen, dann auch mal, komm, gehen wir mal schnell hier noch hin und da noch hin. In der Firma auch? In der Firma, ja klar. Auf der Toilette gar? In der Toilette oder sonst in irgendwelchen Abstellräumen. Ja. Ja, das ist also, und das glaubt mir auch wahrscheinlich kein Mensch, aber das ist... wirklich der absolute Horror. So, jetzt hast du zu ihr irgendwann gesagt, ich möchte das nicht so oft. Hast du es ihr so gesagt? Natürlich. Und was wie reagiert sie drauf? Naja, sie sagt dann, ach, das ist doch alles, jetzt komm doch und andere Männer wären froh und. Also sie nimmt dich in deiner Abweisung nicht ernst? Absolut nicht, nee. Mhm. Also man muss sich da so vorstellen, dass sie zum Beispiel, wenn wir Fernsehen gucken, hinlegt, zieht sich aus, legt sich hin und sagt zu mir, komm, geh mir doch mal ein bisschen was zwischen die Beine. Mhm. Michael, ich habe jetzt gerade hier auf meinem Computer, auf dem ich normalerweise nur immer das Alter und den Namen meiner Gäste hier lese, gelesen, dass deine Freundin auch bei dir ist im Moment. Ja. Na, das ist aber eine große Gelegenheit. Kannst du sie mir mal geben? Ja, klar. Mhm. Moment mal. Ja? Komm doch mal. Will sie? Nee, sie will nicht. Sie will nicht? Nee. Das ist sehr schade. Aber sie... Komm doch mal her. Ich reiß ihr nicht den Kopf ab. Bettina. Bettina. Nee, sie... Jetzt versteckt sie sich hinter ihrem Pullover. Komm doch jetzt mal her. Nee, und sie hat sogar noch zu mir gesagt, komm, vorhin hat ja erstmal einer angerufen, komm jetzt, machen wir noch schnell. Ja. Ja, das ist ein absoluter Wahnsinn. Komm doch jetzt mal her. Bettina, stell dich nicht so an. Bettina. Sie sieht dich jetzt auf dem Monitor, ja. Guckt dich an. Sonst will Bettina immer und jetzt will sie nicht. Ja, so das ist ja auch wieder ein Ding, Mann. Jetzt also jetzt mal, sprich doch mal mit Domian. Hallo. Nee, komm, wir machen nicht zwingen. Ist ja, okay, nee, komm. Sie guckt jetzt so. Ja, komm, ist okay. Also um es mal auf die ernste Ebene zu kriegen, ja. ist es wirklich so, dass du den Eindruck hast, dass dadurch deine Zuneigung zu ihr beschädigt wird? Ja klar. Und auch, dass ich die Lust am Sex auch verliere. Mhm, absolut. Und im Moment hast du überhaupt keinen Bock mehr, sagst du gerade. Nein. Also, aber auf keine Frau. Mhm. Weil du, ja, klar, weil, also, ihr müsst in irgendeiner Weise einen Kompromiss finden. Und sie muss vor allen Dingen einen Kompromiss auch finden, wenn ihr an der Beziehung gelegen ist. Eine Beziehung besteht ja nun wirklich nicht nur aus Sex. Und ja. wenn da große Liebe im Spiel ist, auch von ihrer Seite aus, muss sie das auch akzeptieren. Hoffentlich versteht sie das jetzt auch, hört sie jetzt auch richtig so das hier zu, muss sie das auch akzeptieren, dass du halt in dem Maße nicht so mitmachen willst. Ja klar. Weil letztendlich lief es darauf hinaus, dass ihr irgendwann euch trennt, weil du einfach nicht kannst und nicht willst. Ne? Und das finde ich auch absolute Scheiße, weil ich sie ja auch liebe, ja. Mhm. Aber und wenn sie dich auch wirklich liebt, muss sie da auch in einer gewissen Weise auf dich zugehen. Also die Anforderung und den Anspruch hätte ich an deiner Stelle auch an die Frau. Ja, es ist auch so, wenn wir jetzt irgendwo hingehen wollen oder wenn ich zu ihr sage, komm, fahren wir mal 2 Tage irgendwo hin, die Lust hätte ich ja schon, aber das ist dann einfach so, dass ich allein diesen Horror, weil dann ist sie ständig bei dir und dann ist ständig Sex angesagt. Ja. Ja. Aber und so, dass man sich das nicht vorstellen kann, das hält kein Mann aus. Mhm. Ich kenne das andersrum, ja. Dass der Mann immer will, aber so nicht. Das gibt es nicht. Ich hoffe, die Bettina hat das ein bisschen mitgehört. Und ihr beide redet jetzt diesem Gespräch noch eine Weile miteinander. Ja. Im Sinne eurer Liebe, um eure Liebe zu retten und die weiterzuführen. So, ja. Bettina, so kannst du ihn nicht auslutschen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Mein Lieber, euch beiden viel Glück. Ich danke dir. Tschüss. Und ich wünsche dir viel Glück und Gesundheit. Ach, das ist aber nett. Dankeschön. Tschüss. So. Ciao. Wen haben wir jetzt am Telefon? Jetzt ist der Thomas dran. Thomas? Jetzt haben wir hier irgendein kleines Problem. Jetzt muss ich mal in die Regie fragen, mit wem ich weitermachen soll. Dani. Warum blinkt es hier gelb auf der 6? Das verstehe ich nicht. Du musst die 10 drücken, ich weiß nicht, was das ist. Haben wir jetzt Dani? Ja. Ja. Sehr schön, jetzt haben wir noch eine kleine Panne, durch mein Verschulden. Aber du bist da, das ist schön. Ja. 17 Jahre alt. Ja. Hallo. Hallo. Und ich wollte noch was zu der Datingline sagen. Ja. Also ich rufe da schon ein halbes Jahr ungefähr an. Mhm. Regelmäßig. Und du darfst ja nicht, ne? Nee. Mit 17 Jahren. Aber du bist ein Mädel, ne? Hä? Du bist ein Mädel. Ja. Ja. Aber obwohl, ich habe auch Freunde, sag ich mal, die als Jungs dann rufen und die kommen auch durch. Also ich habe mal zugehört, da gibt es ja auch diese Briefkästen. Mhm. Und ein Freund hat mir eben diese Nummer gegeben, mal von sich. Mhm. Habe ich einfach nur mal reingehört. Ich habe mich totgelacht. Also ich weiß nicht, er mit seiner zuckersüßen Stimme da hat mehr Anrufe gekriegt als ich, als, sag ich mal, richtige Frau. Mhm. Also ich glaube, da haben wir jetzt wirklich ein Fass aufgemacht. Es scheint also wirklich zu klappen, dass da Leute, die unter 8... Ja, also ich hatte auch schon 14-jährige Jungs dran. Mhm. Also bei mir ist das eben, ich habe durch Freunde hatte ich erstmal von der Nummer erfahren. Mhm. Da sollte ich früher noch nicht anrufen, weil da hatte ich einen Freund und der hat da schon mal gearbeitet und meinte, ich soll da nicht anrufen. Mhm. Und da hatte ich das irgendwie mal in den Ferien, hatte ich das im Fernsehen gesehen. Mhm. Da habe ich mir einfach gedacht, rufst du mal an. Mal einfach so als Idee. Ja, mhm. Und dann hing ich die ganzen Ferien dran. Was hast du denn die ganze Zeit mit den Männern geredet? Irgendwas, also ich bin bestimmt nicht auf Telefonsex aus, was, sage ich mal, wie schon gesagt, also es wurde ja gesagt, dass kaum Telefonsex oder das nicht so verbreitet ist oder gemacht wird. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass da eben hauptsächlich Telefonsex, ich denke mal 70-80% Hat man denn versucht, dich da auch so mit reinzuziehen, also dich in solche Telefonsexgespräche zu verwickeln? Jein. Also ich meine, du hörst das ja vorher, zum Beispiel bei den Briefkästen oder so, dann hörst du vorher so einen kleinen Text und dann, wenn ich schon höre, Sklave gesucht oder Sklavin gesucht oder Herrin gesucht oder sonst was, also das ist schon manchmal extrem schlimm. Nur hast du das eine ganze Weile... Gleich weg. Was? Drücke ich die gleich weg, also ja, ach so, ja. Oder ich sag auch gleich, ich will kein Telefonsex. Jetzt hast du das eine ganze Weile gemacht, ne? Ja, ich habe aber auch einen Freund dadurch gefunden. Ach, erzähl. Ich habe mich mit einem sehr intensiv unterhalten immer. Und er meinte irgendwann, also wir hatten uns so privat auch immer miteinander geredet. Und dann meinte er irgendwann, er hat sich vielleicht so in meine Stimme verliebt. Und er hat dir dann irgendwann seine Privatnummer gegeben? Nee, das läuft gleich von vorne rein eigentlich schon. Wie alt ist er? Wird jetzt 22 nächsten Dienstag. Und dann hatten wir uns eben getroffen. Und ja, war irgendwie schon das. Und jetzt bin ich seit 2,5 Monaten mit ihm zusammen. Aha. Und du telefonierst hoffentlich nicht mehr? Nein, also ich mach's auf Spaß. Ich mach da ja nicht irgendwie... Warum machst du es denn dann? Was ist der Spaß daran? Wenn du keine sexuelle... Kostenlose Unterhaltung. Kostenlose Plauderei. Ja. Aus Langeweile. Ja. Besser als Fernsehen gucken. Unter Umständen manchmal. Ich kombiniere das dann immer. Ja, ja. Also ich meine, das ist der Reiz. Wenn das was kosten würde, würde ich niemals da anrufen, sag ich mal. Aber das ist, da das kostenfrei ist, ich habe 6-7 Nummern, habe ich mir mal aufgeschrieben insgesamt. Da habe ich die Auswahl. Ich kann von überall... Also nach deiner Erfahrung ist das Humbug, was wir vorhin gehört haben, dass da eine strenge Kontrolle stattfindet. Ja, also ich habe da mit den einen Operatoren, also in der Einleihen wurde mir dann, sind da Operator, die passen auf eben, wie alt man ist. Da wurde ich dann auch gefragt, ja, wie alt bist du denn? Ich sage ja 18. Ja, okay, dann darfst du ja natürlich rein. Ja. Ich hoffe, dass die Telekom große Ohren bekommt durch diese ganze Geschichte. Nun ist es bei dir ja, hat das ja ein gutes Ende zumindest gefunden oder einen guten Effekt gehabt. Du hast einen Freund. Wohnt ihr denn zufälligerweise nur auch noch in der Nähe? Ja, also ja, in der Nähe. Ich hatte das auch schon mal mit einem, das war eigentlich das gleiche intensiv und so, und der hat dann in Bremen gewohnt und ich in der Nähe von Hamburg. Und der jetzige, wo wohnt der? In Hamburg und ich wohne in der Nähe von Hamburg. Ich hoffe, dass du dich viel, viel mit deinem Freund triffst und ganz, ganz wenig dann noch anrufen wirst demnächst. Ja. Dani, schöne Ostern. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss, danke, ciao. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Morgen ist ja Karfreitag. Wir müssen jetzt auch ein paar Tage ohne einander auskommen. Domian macht nämlich eine kleine Osterpause. Das heißt, nächste Woche gibt's auch kein Domian, kein Talkradio. Wir sind wieder da in der Nacht vom 7. auf 8. April. In der Nacht vom 7. auf 8. April. Jetzt bedanke ich mich bei meinen Leuten, die diese Woche im Hintergrund gearbeitet haben. Danke an Gerald Baas, an Mona Klöckner, Roland Lohr, Stichwort Hirsch, Markus Liebetanz, Henning Kaiser, Bora Bingül, Marco Rössler, Peter Ofsianowski und Petra Grützmann. Ich wünsche euch schöne, schöne, eierreiche Ostern und hoffe, dass wir uns dann ganz frisch und mit guten Dingen und in guter Stimmung übernächste Woche wiedersehen und wieder hören. Bis dahin. Ciao, ciao. Bye.